deine Augen sich grün schlitzen. Und in das erste Morgengrau glühen, wenn wir uns verzweifelt lieben, weil wir wissen, dass es nicht mehr gibt als den Fall ins All aus deinem Schoß. Unser letzter Schrei weckt nur die Spatzen unterm Dach. Und wenn die Sonne endlich durch den Nebel bricht, verflüchtigt sich ängstlich und scheu die Zerre.